Hörspiel von Eugen Egner. Musik? David Graham. Regie? Angeli Backhausen. Wer ist dieser Mensch? Irgendwoher kenne ich ihn. Oder erinnert er mich an jemanden? Könnte sein. Aber an wen? Keine Ahnung. Hat er eigentlich seinen Namen genannt? Seinen Namen? Kann mich nicht entsinnen. Sehr peinlich. Wieso sitzt er spät abends mit mir in der Hotelbar? Das ist seltsam. Es ist doch sonst nie jemand außer mir hier. Er wird doch kein neuer Gast sein? Nein, kein Gast. Ich muss ihm viel früher schon begegnet sein. Er kommt mir so bekannt vor. Wenn mir doch nur einfallen wollte, wer er ist. Aber es fällt mir nicht ein. Da ist nichts. Nichts. Ein schwarzes Nichts. Wie lange sitze ich schon hier mit ihm? Ob wir miteinander gesprochen haben? Wenn ja, worüber? Verdammt, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Was ist bloß los? Werde ich senil? Löst sich mein Verstand auf? Mein Gedächtnis scheint stellenweise zerfressen, wie von Motten oder Käfern. Als hätte ich Insekten in meinem Schädel, die mein Hirn fressen. Beängstigend. Ausgesprochen beängstigend. Aber ich darf mir natürlich nichts anmerken lassen. Nur die Ruhe. Ganz ruhig bleiben. Eine ganz normale Unterhaltung führen. Vielleicht äußert der andere ja noch etwas, das meiner Erinnerung auf die Sprünge hilft. So ein heruntergekommener Palazzo ist aber doch zweifellos von einem gewissen morbiden Reiz. Ach, sieh an. Wir sprechen also über dieses Hotel hier. Zweifellos von einem gewissen morbiden Reiz. Nein. Aber nicht für mich. Ich kann dem wenig abgewinnen. Die Umstände, unter denen ich hier logiere, sind dermaßen unerfreulich. Berichten Sie bitte. Berichten Sie bitte. Wie redet er denn mit mir? Kennt er die Zustände im Hotel nicht? Sie sehen ja selbst, in welchem Zustand sich dieser einstmals gewiss prächtige Salon befindet. Die Tapeten, der Putz... Sollte er doch ein Gast sein, einer der... Fenster, Mobiliar... ...so eingetroffen ist. Die Entropie hatte viel Zeit, ungestört ihr gnadenloses Werk zu verrichten. Wie kann er mir dann aber bekannt vorkommen? Alles droht zu zerfallen. Wer ist dieser Mann? Wahrscheinlich gibt es auch massenhaft Ungeziefer, doch die Beleuchtung ist, Gottlob, so schlecht, dass man es nicht überprüfen kann. Was für eine Dummheit von mir, ausgerechnet hier abzusteigen. Und ausgerechnet jetzt, außerhalb jeder Saison, da das Hotel eigentlich bis zum Frühjahr geschlossen ist. Deshalb bin ich der einzige Gast. Oh, stimmt das auch wirklich? Bin ich der einzige Gast? Der einzige Gast. Wie einsilbig er ist. Aber keineswegs eindeutig. Das ist mir keine große Hilfe, ich muss mich weiter durchmogeln. Die Hotelküche ist natürlich geschlossen. Zum Essen muss ich täglich in den 7 Kilometer entfernten Ort fahren. Die Frau, die morgens herkommt, um mir Frühstück zu machen und Reinigungsarbeiten zu verrichten, die nimmt mich mittags im Wagen mit. Zurück muss ich entweder zu Fuß oder mit dem Taxi. Mit den Einheimischen habe ich weiter keinen Umgang. Ich spreche die Landessprache nicht. Viel lässt sich tagsüber nicht unternehmen. Denn um diese Jahreszeit wird es hier bereits um 16 Uhr dunkel. Und was die Abendgestaltung betrifft, ist das Angebot äußerst eingeschränkt. Ich könnte höchstens in einem Café herumsitzen und mich betrinken. Das kann ich genauso gut hier in der Bar tun. Die Alkoholvorräte sind untadelig. Damit beschäftige ich mich allabendlich, bis ich endlich mein Zimmer aufsuche, wo ich dann doch nicht schlafen kann. Es ist falsch und ärgerlich, jetzt an diesem Ort zu sein. Ich frage mich, weshalb ich nicht abreise. Man hat mich davor gewarnt. Aber ich bin trotzdem hergekommen. Warum tut man so etwas? Vermutlich ist das Alter daran schuld. Glauben Sie. Was sonst? Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen gegenüber, der Sie ja noch ein paar mehr Jahre auf dem Buckel haben, so pietätlos darüber rede. Aber wozu beschönigen? Sie wissen ja selbst, wie es ist. Anfang 50. Der Anfang vom Ende. Defekt. Defizit. Degeneration, Demenz, Depression, nur solche Begriffe mit dem Präfix des Verlustes kann ich damit assoziieren. Der Blick in den Spiegel ist traumatisch. Der Schlaf wird immer schlechter. Die Kraft lässt nach, körperlich wie geistig. Paralysiert vor Angst starre ich auf die besonders abscheulichen Zukunftsaussichten wie Hirnschlag, Alzheimer'sche Krankheit und dergleichen. Mein Gedächtnis spielt mir schon jetzt Streiche bis zur Desorientiertheit. Seit einiger Zeit verspüre ich eine alarmierende geistige Leere. Früher einmal hatte ich eine so reiche Innenwelt, aber da ist nichts mehr. Ich habe mein Pulver wohl verschossen. Künstlerisch bin ich am Ende. Das meinen Künstler immer. Nein, ich bin keiner mehr. Ich war Künstler, Musiker, Komponist im Bereich der neuen Musik. Sie werden davon schwerlich etwas kennen, ist alles sehr speziell, um nicht zu sagen elitär. In der Tat, das ist nichts für mich. Mein Interesse gilt anderen Dingen. Welchen wohl? Mein Gott, wer und was ist der Kerl? An wen erinnert er mich bloß so fatal? Es macht mich verrückt, dass ich das nicht weiß. Meine Schaffenskraft ist erlahmt. Ich bin außerstande zu komponieren. Und allein wegen der Ohrgeräusche. Können Sie sie auch hören? Ihre Ohrgeräusche? Nein, selbstverständlich nicht. 11 Hörstürze innerhalb eines einzigen Jahres habe ich gehabt. 11. Können Sie sich das vorstellen? Glücklicherweise nicht, nein. Ich brauchte dringend Erholung. Deshalb machten wir unsere Hochzeitsreise hierher. Ihre Hochzeitsreise? Ich brauche Urlaub, mein Zustand ist bedenklich. Deshalb sind wir hier, meine Braut und ich. Ihre Braut? Was rede ich da? Sie sind mit Ihrer Braut hier. Bin ich mit meiner Braut hier? Meine Braut? Ja. Meine Braut. Also... Verdammt, wo ist meine Braut eigentlich? Ich muss gestehen, ich bin nicht sicher. Ich weiß im Augenblick nicht recht, wo meine Braut ist. Merkwürdig. Denken Sie nach. Denk nach. Wo ist deine Braut? Lächerlich geradezu. Wo zum Teufel ist sie? Ich kann mich nicht erinnern. Große schwarze Insekten. Das ist alles schwarz. In ihrem Nest eine winzige Frau. Konzentrieren Sie sich. Wann ist sie fortgegangen und weshalb? Fortgegangen? Ist sie fortgegangen? Seit wann vermissen Sie Ihre Braut? Was examiniert mich der Kerl so impertinent? Ist er Kriminalist? Glaubt er, ich hätte meine Braut umgebracht? Hat es Streit gegeben? Ist sie nur mal eben Zigaretten holen gegangen oder in die Apotheke? Bei welcher Gelegenheit haben Sie Ihre Braut zuletzt gesehen? Ich weiß nicht, Sie müssen mich für völlig dement halten, aber wie ich schon sagte... Alles liegt im Dunkeln. Sind Sie überhaupt zusammen mit Ihrer Braut hier angekommen? Es ist furchtbar, aber ich kann mich nicht erinnern. Können Sie sich wenigstens erinnern, eine Reise mit Ihrer Braut gemacht zu haben? Ja. Ja, tatsächlich. Das kann ich. Eine Reise haben wir gemacht. Hundertprozentig. Eine Reise. Nach Paris. Nach Paris? Na bitte, da haben wir immerhin etwas. Aber hier ist nicht Paris. Oder doch? Was für eine Frage. Sie müssen doch wissen, wo Sie sind. Paris. Ja, selbstverständlich. Entschuldigen Sie bitte. Paris. Es ist so verwirrend. Ja, wir waren in Paris. Überall. Wir waren in Paris. Was wissen Sie noch von dieser Paris-Reise? Da ist einiges. Ja. Da ist einiges, wie mir jetzt scheinen will. Gut. Berichten Sie. Die Welt ist am Ende doch ganz anders, als man meint. Wie bitte? Das waren meine Worte nach der Ankunft, als wir im Taxi durch die Stadt fuhren. Was meinten Sie damit? Alles war total anders als erwartet. Das Stadtbild, die Architektur. Auf die Vorstellung, die man von so einer Stadt durch die Medien hat, ist kein Verlass. Die eigene Anschauung führt zu gänzlich anderen Eindrücken. Meist ist es ja so, dass man enttäuscht ist, weil in Wirklichkeit alles viel kleiner und schäbiger ist, als man dachte. In diesem Fall verhielt es sich umgekehrt. Alles war sensationell gigantisch. Und zudem vollkommen fremdartig. Margot, sieh dir das an. Was für eine ungeheure Monumentalarchitektur. Dagegen muss der Eiffelturm ja ein Zwerg sein. Aber ist das wirklich Paris? So soll es in Paris doch gar nicht aussehen. So sieht es gewiss nirgendwo auf der Welt aus. Mein Gott! Robert, was für Bauwerke! Diese himmelstürmenden Kolosse, die sind ja höher als alles, was ich je gesehen habe. Welch ein archaischer Stil. Kann so etwas überhaupt von Menschen gebaut worden sein? Geradezu außerirdisch. Wie hat man uns das bisher verheimlichen können? Unvorstellbar, dass man bei uns niemals auch nur eine Andeutung davon vernommen hat. Der Fahrer muss uns noch etwas sagen können. Excusez-moi, monsieur, ces édifices là, ces édifices monumentales, qu'est-ce que c'est? C'est très très antique, c'est très vieux, ça vient de, peut-être à l'époque romaine de Gaulois, le déluge, ou d'après le déluge, comment? Je sais plus exactement, pardon, je sais que c'est très vieux, quand j'étais petit, ma mère me racontait déjà, elle me disait, tu sais, c'est grand, c'est grand, c'est grand édifice, et je sais pas, petit, quand tu auras grand, tu pourras, tu vas te faire un touriste. Der Taxifahrer hatte wenig Talent zum Reiseführer. Als Einheimischer zeigte er sich nicht beeindruckt von den zyklopischen Ungeheuerlichkeiten, ließ auch keinerlei Nationalstolz erkennen. Wir aber waren überwältigt von dem, was draußen vorüberzog. Diese wahnsinnigen Abmessungen, diese Formen. Welches Material war da eigentlich verbaut worden? Stein war es offensichtlich nicht, eher schien es sich um Metall zu handeln. Grau und stumpf glänzend, ein wenig wie Blei. Wer konnte das wann errichtet haben? Wir hatten geglaubt, hinlängliche Kenntnisse der europäischen Architekturgeschichte zu besitzen, aber hier gab es eine klaffende Lücke zu schließen. Haben Sie sie geschlossen? Konnten Sie erfahren, was Sie wissen wollten? Nein. Nein, ich glaube nicht. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass das Hotel, in dem wir logierten, ein finsterer, uralter Kasten war, in dem es von Insekten wimmelte. Mücken, Fliegen, Falter, Käfer, direkt ein Wunder, dass es keine Flöhe und Wanzen gab. In den Wänden war immer ein Schaben und Rascheln wie von zahllosen, geschäftigen Insektenbeinen. Wenn man das Zimmer betrat und die schwache Beleuchtung einschaltete, dann huschte immer etwas davon, um in den ewig verschatteten Ecken unterzutauchen. Grässlich. Woran erinnern Sie sich sonst? Was war mit Ihrer Braut? Das Buch. Ich aber bin das alle furchtbare Buchstaben Buch und Interpunktion. Du weißt ja nicht, wie das ist. Da war ein Buch. Und ich glaube, damit fing alles an. Ein Buch, aha. Präziser bitte. Im Hotel hat meine Braut ein Buch gelesen. Aus dem Nichts und sich sehr davor gefürchtet. Mit tausend dunklen Augen sehe ich. Ich weiß nicht, woher sie es hatte. Wahrscheinlich lag es im Zimmer herum. Was für ein Buch war das? Doch keins über die Monumentalarchitektur. Nein. Etwas anderes. Meine Braut sagte abscheuliches Buch. Der Titel war. Warten Sie. Bedauere, ich komme nicht drauf, aber es hatte etwas mit einem Insektengott oder so ähnlich zu tun. Und dafür hat die ihre Braut an. Und ob, bis zur Hysterie. Die Druckerschwärze brachte sie fast um den Verstand. Ich musste das Buch vernichten. Aber die Angst blieb. Angst vor Dunkelheit und vor... Aus jedem dunklen vor schwarzen Käfern. Starrt mir der tausendfältige Insektengott entgegen. Ich habe die Nacht. Nacht. Immer zu. Dazu kam ja noch, dass immerfort Nacht war. Ich wüsste nicht, dass wir während der gesamten Reise einmal Tageslicht gesehen hätten. Die Atmosphäre der finsteren, fremdartigen Stadt hatte etwas... Alles schwarz. ...überaus Bedrohliches. Ich aber bin die Ist Nacht. Etwas Besonderes vorgefallen, während Sie dort waren? Im Hotel, unterwegs in der Stadt? Etwas Besonderes. Ich erinnere mich nur an die Dunkelheit. Wir sind im Dunkeln herumgelaufen, herumgeirrt, müsste man besser sagen. Entsprechend dunkel erinnere ich mich, aber doch, tatsächlich, da war etwas. Da muss etwas gewesen sein, wenn ich es recht bedenke. Etwas Schlimmes scheint mir. Erzählen Sie mir davon. Was war da? Ich glaube nicht, dass ich mich daran erinnern will. Was geht das diesen Menschen an? Wer ist er nur? Ich höre. Also, es war schon später Abend. Meine Braut und ich waren zu Fuß unterwegs in der nachtschwarzen Stadt. Wir kamen zu einem Platz, zu einem Markt. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Es war ein Fischmarkt. Ein sehr großer Fischmarkt. Sieh dir nur dieses verschwenderische Angebot an. Gigantisch! Es entspricht voll auf den architektonischen Dimensionen der Stadt. Ich habe noch nie einen solchen Fischmarkt gesehen. Fisch, soweit das Auge reicht. Aber nirgendwo Menschen. Ist das nicht seltsam? Du hast recht. Außer uns ist hier weit und breit keine Menschenseele. Nur Fisch. Nichts als Fisch. Das ist ja grauenhaft. Was? Da. Die großen Filetstücke in dieser Auslage. Was ist damit? Sie leben noch. Niemals. Unmöglich. Na, sieh doch hin. Ja. Ja, tatsächlich. Sie zucken. Und sie zucken immer stärker, je länger man sie anblickt. Mir scheint sogar, sie werden größer. Ja, zweifellos. Sie wachsen. Ach. Himmel und wie sie schlagen und flattern. Diese zerschnittenen Fleischlappen. Das geschieht alles meinetwegen. Deinetwegen? Wie kommst du darauf? Ich habe es in dem Buch gelesen. Ich aber das Buch, bin das verdammte alle Buch. Vergiss es jetzt. Ich will nichts mehr davon hören. Der Insektengott begehrt mich. Er hat viele Mittel und Wege, ans Ziel zu gelangen. Auch die toten Fische sind ihm zu willen. Insektengott! Dieses furchtbare Buch raubt dir den Verstand! Es raubt uns beiden den Verstand! Wer das noch heute Nacht verbrennt! Ein besonders riesiger schwarzer Fisch fiel uns auf. Dem Aussehen nach zunächst eine Art Rochen, bei näherem Hinsehen aber doch überhaupt kein Fisch, sondern etwas wie eine gigantische Motte. Dieses monströse Ding erhob sich plötzlich von der Auslage und begann aufrecht zu gehen. Meine Braut und ich beeilten uns, den schrecklichen Markt zu verlassen. Doch die schwarze Silhouette des Monstrums verfolgte uns. Kommen Sie, nehmen Sie noch einen. Danke. Und in der Seitengasse hat sich das schwarze Scheusal dann aus der Höhe herab auf meine Braut gestürzt. Die ich Gott sei Dank noch im letzten Augenblick zur Seite reißen konnte. Pass auf! Oh, was für eine bestialische Sauerei! Ich muss mich gleich übergeben. Alles ist besudelt. Lauter widerliche schwarze Spritzer überall. Auf der Kleidung, auf der Haut. Ich kann gar nicht hinsehen, ich mach mir Angst. Weg mit diesen schwarzen Spritzern. Mach sie weg, ich kann sie nicht ertragen. Der Angreifer ist auf dem Kopfsteinpflaster zerschellt. Aus dem geplatzten Kadaver sind massenhaft schwarze Käfer gekrochen. Meine Braut hat einen Schock erlitten. Und Sie selbst? Was hat das Erlebnis bei Ihnen bewirkt? Wieso stellt er eigentlich eine solche Frage? Ist er vielleicht Psychologe? Möglicherweise habe auch ich einen Schock erlitten. Ich sollte ihn auf den Kopf zufragen, wer er ist. Können Sie sich erinnern, was danach geschah? Ich fürchte, nein. Meine Erinnerung an die Paris-Reise verliert sich an dieser Stelle endgültig in Dunkelheit. Vielleicht ist Ihre Braut damals schon verschwunden. Ich weiß es nicht. Ist Ihnen nicht gut? Ich fürchte, die Erinnerung nimmt mich zu sehr mit. Trinken Sie einen Schluck, das wird helfen. Ja. Oder ist er doch von der Polizei? Oder ein Detektiv? Und diese Stimmen. Dieses Stimmengemurmel. Hören Sie wirklich nichts? Stimmen? Nein, ich höre keine. Es ist totenstill. Oft höre ich, wenn ich oben auf meinem Zimmer bin, Stimmen aus dem Nebenraum. Auch wird manchmal an die Wand geklopft. War das jetzt klug, diesem rätselhaften fremden Menschen etwas so Intimes anzuvertrauen? Ruhen Sie sich aus. Gehen Sie hinauf, schlafen Sie ein paar Stunden. Wollen Sie vielleicht ein Schlafmittel? Nein, vielen Dank. Nach all dem Alkohol lieber nicht. Es spricht doch einiges dafür, dass er Arzt ist. Möglicherweise ein Psychiater. Gute Nacht also. Gute Nacht. Da ist er ja noch immer. Na? Können Sie auch nicht schlafen? Ja, das ist es nicht. Ich gehe einfach gern nachts spazieren. Gehen wir also gemeinsam. Was treibt dieser Mensch nachts um drei im Hotelgarten? Darf ich Ihnen eine von meinen Zigaretten anbieten? Oh, gern. Feuer? Ja, bitte. Danke. Können Sie sich das vorstellen? So dunkel wie jetzt war es in Paris andauernd. Aber war es dieselbe Art Dunkelheit? Wie meinen Sie das? Also Dunkelheit ist Dunkelheit. Abwesenheit von Licht. Nicht ausschließlich. Es gibt Finsternisse, die durch die Gegenwart dunkler Körper verursacht werden. Interessant, dass Sie das sagen. Es erinnert mich daran, dass meine Braut manchmal auch von der Gegenwart dunkler Dinge gesprochen hat, die sie stark ängstigten. Es war eine regelrechte Phobie. Alles Mögliche konnte sie vor Angst an den Rand des Wahnsinns treiben. Schwarze Flecken, Spritzer, Sprenkel, Krümel, verbrannte Körner. Aus jedem dunklen Punkt starrt mir der tausendfältige Insektengott entgegen. Am schlimmsten war es bei Insekten. Schuck. Wie bitte? Schuck. Ein jiddisches Wort für diese spezielle Angst. Schuck. Das heißt einerseits Käfer. Schuck. Ist andererseits aber auch die Bezeichnung für etwas Schreckliches, Schuck. Abstoßendes. Vor allem im Zusammenhang mit Dunklem. Fast schon beruhigend, dass es immer für alles Schuck. Einen Namen gibt. Schwarze Gestalten, die sogar bei Tag. Meine Braut hat mir immer wieder von einem Albtraum erzählt, der sie mit großer Hartnäckigkeit heimsuchte. Dann können Sie ihn sicher aus dem Gedächtnis wiedergeben, diesen Albtraum. Sicher. Wort für Wort. Ich gehe bei strahlendem Sonnenschein durch den Garten. Plötzlich höre ich ein hässliches Lachen hinter mir. Dieses Lachen verunsichert mich. Und ich schaue ängstlich an mir herab, ob ich etwa unbekleidet bin. Dies ist zu meiner Beruhigung jedoch nicht der Fall. Dann will ich überprüfen, ob es auch wirklich meine eigenen Beine sind, auf denen ich gehe. Zunächst scheint alles in Ordnung, doch entdecke ich auf meinem hellen Kleid hässliche, dunkle Flecken, so groß wie Reiskörner. Wie ich noch genauer hinsehe, sind sie auch auf meinen Beinen, sogar noch viel viel, viel zahlreicher. Meine Haut ist übersät davon. Innerhalb kürzester Zeit bestehen meine Unterschenkel aus gar nichts anderem mehr als aus schwarzen Käfern. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich knicke ein und sinke zu Boden. Auf meine Ellbogen gestützt, beobachte ich fassungslos, wie sich meine untere Körperhälfte in einen Strom schwarzer Insekten auflöst, der den ganzen Garten überschwemmt. Die Auflösung erfasst schnell auch meine oberen Körperpartien, bis mein Kopf, von nichts mehr getragen, nach hinten ins Gras fällt, den Blick zum Himmel gerichtet. Der Himmel bekommt dann ebenfalls schwarze Flecken und versinkt schließlich in Schwärze wie mein Bewusstsein. Worauf führen Sie diesen Albtraum Ihrer Braut zurück? Auf das Buch? Auf die Erlebnisse in Paris? Oder hatte sie den Traum schon früher? Oh Gott, wenn ich das wüsste. Denken Sie nach. Der Traum. Mein Gott. Unser Garten. Mir schwant etwas. Ganz dunkel. Schwarze Augen. Na? Der tausendfältige Insektengott. Es hatte was mit unserem Garten daheim zu tun. Schwarze Gestalten, die nachts im Garten Missetaten begehen. Ein Zwischenfall. Schuck. Ein Unfall in unserem Garten. Schwarze Gestalten, die sogar bei Tage im Garten Missetaten begehen. Ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Unfall mit meinem gegenwärtigen Zustand zu tun hat. Vielleicht ist er sogar der Grund für die Paris-Reise gewesen. Aber ich bin mir absolut nicht sicher. Worum handelt es sich? Um eine Schädlingsplage. Ah, eine Schädlingsplage. Genauer, eine schwere Schädlingsplage in unserem Garten. Wir hatten daheim einen Garten, müssen Sie wissen. Ja, sehr schön. Eines Sommers, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, war ein Großteil unserer Pflanzen schwarz von Blattläusen. Ja, das kenne ich. Blattlausschauer habe ich wie Niederschlag vom Himmel fallen sehen. Tagelang war der Himmel davon verdunkelt. Ich könnte Ihnen von Insektenplagen erzählen. Düsternis legte sich auf die Straßen heimgesuchter Städte. Straßen der Ausrottung. Riesige Schwärme, ja Armeen schwarzer Insekten, Millionen und Abermillionen, tauchten am Himmel auf, verdunkelten die Sonne und gingen als lebende Sturzfluten auf Land und Wasser nieder. Für Menschen und Tiere war es lebensgefährlich, sich draußen aufzuhalten. Gegen die Insekten, die in dicken Schichten alles überzogen, ging man mit Feuer und kochendem Wasser vor. Meine Braut war außer sich. Dieser enorme Schädlingsbefall der Pflanzen bedrohte ihre seelische Gesundheit. Der Insektengott begehrt mich. Er schickt seine Heerscharen nach mir. Sie wurde bettlägerig und fantasierte. Oftmals erbreche ich stundenlang große Mengen von Käfern, Schaben und Fliegen. Auch kriechen sie mir aus den Ohren. Die Arbeit der Schädlingsbekämpfung in unserem Garten blieb mir vorbehalten. Und dabei ist etwas passiert. Was ist passiert? Wer ist dieser Mensch nur? Wie er da steht, erinnert er mich wieder so stark an jemanden. Wenn ich nur wüsste, an wen. Was ist passiert? Einer unserer Sträucher war so rettungslos verlaust, dass er ausgegraben und verbrannt werden musste. Das Ausgraben erwies sich jedoch als sehr schwer. Der Strauch krallte sich förmlich im Boden fest. Ich rammte den Spaten unter den Wurzelballen und versuchte ihn mit Hebelkraft rauszubekommen. Dabei drückte ich so fest, dass der Spatenstiel durchbrach. Das untere Ende des mir in den Händen verbliebenen Teils schnellte nach oben und traf mich mit voller Wucht am Kopf. Und dann? Das Licht ging aus. Ich stand im Dunkeln, am helllichten Tag. Ich kann mich nicht entsinnen, was danach geschah. Eventuell bin ich aber durch den Schlag an den Kopf in meinen gegenwärtigen bedenklichen Zustand geraten. Das wäre möglich. Es ist kalt hier draußen. Gehen wir lieber hinein. Besonders warm ist es hier drin leider auch nicht. Ich sagte ja, es wird nicht richtig geheizt. Glücklicherweise gibt es in der Bar genügend hochprozentige Getränke, um sich innerlich zu wärmen. Zum Wohl. Zum Wohl. Ach, das ist schon besser. Wie ich sehe, gibt es hier ein Klavier. Hilft Ihnen das nicht gegen die abendliche Einsamkeit? Oder ist es verstimmt? Ehrlich gesagt, ich hatte noch keine Lust, es auszuprobieren. Aber Sie als Musiker... Ex-Musiker. Ich habe ewig nicht gespielt. Ob ich es überhaupt noch kann? Käfer. Auch was mit Insekten. Ich kann mir nicht helfen. Die schwarzen Tasten flößen mir geradezu Widerwillen ein. Am liebsten würde ich sie rausreißen. Aber das Spielen klappt doch noch. Ja, das Spielen, ja. Aber ich habe so lange nichts mehr komponiert. So lange, dass ich das Notenschreiben inzwischen verlernt haben dürfte. Der Ofen ist aus, sagte ich doch schon. Mal sehen, ob ich überhaupt noch Noten lesen kann. Auf dem Klavier liegt ja reichlich Auswahl. Aus dem Nichts komme ich. Ah! Was haben Sie? Schock. Mit 1000 dunklen Augen sehe ich dich. Was erschreckt Sie so an diesen Noten? Es ist mir soeben wieder etwas eingefallen, beim Anblick dieser Noten. Was ist Ihnen eingefallen? Die Angst meiner Braut, diese Angst vor dunklen Dingen. Ja, ja, Sie sprachen davon. Ich entsinne mich, dass es mit der Zeit immer schlimmer wurde. Die Angst meiner Braut dehnte sich weiter aus. Auf mehr und mehr Dinge. Sogar auf die Noten, die ich zu Papier brachte. Aus jedem dunklen Fleck... Stellen Sie sich das nur vor! ...starrt mir der tausendfältige Insektengott entgegen. Sie fürchtete sich vor meinen Noten. Schuck. Schuck. Ihr graute dermaßen vor meinen Partituren, dass sie sie eines Tages in meiner Abwesenheit komplett verbrannte. Verstehen Sie? Meine Braut hat in ihrer wahnsinnigen Angst alles vernichtet, was ich je komponiert habe. Alles. Als ich heimkam, fand ich von meinem Lebenswerk keine Spur mehr. Bin zusammengebrochen über diesen Verlust, konnte ich nie hinwegkommen. Ich frage mich, ob ich meine Braut damals womöglich im Affekt getötet habe. Und seither geistig verwirrt bin. Mein Zustand ist bedenklich. Ich brauche dringend Erholung. Gehen Sie zu Bett. Wer ist dieser Mensch nur? Schlafen Sie sich aus. Irgendwoher kenne ich ihn. Guten Morgen. Wieder dieser Kerl. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht Ihnen heute besser. Was hat er am frühen Morgen in meinem Zimmer zu suchen? Leider nicht. Ich bin erschöpft. Sie konnten nicht schlafen? Ist er tatsächlich Arzt und kommt zur Visite? Kaum. In der Nacht ist wiederholt an die Wand geklopft worden und Stimmen waren aus dem Nebenzimmer zu hören. Er muss Arzt sein. Irgendwann bin ich rübergegangen, aber der Raum war natürlich leer. An einer Wand hing lediglich ein Gehäuse aus Glas oder transparenten Kunststoff. So groß wie eine Zigarettenschachtel. Darin schien sich etwas Dunkles zu befinden. Aus der Nähe war im Fall mutlich zu erkennen, dass der Behälter überraschenderweise zwei fremdartige Lebewesen enthielt. Fremdartige Lebewesen? Ja, sie waren klein und schwarz und erinnerten vage an Insekten. Der irdischen Entomologie, ja der Zoologie überhaupt, konnten sie unmöglich bekannt sein. Insektenartig waren ihnen neben der Größe eigentlich nur die Oberflächenbeschaffenheit. Nicht aber ihre Anatomie. Was bei ihnen Bein, Fühler oder Stachel sein mochte, war nicht auszumachen. Beide hatten längliche Auswüchse wie Rüssel oder Fangarme. An der Spitze jedes dieser unterschiedlich gebauten Schläuche befand sich ein Organ, das auf mich gerichtet war. Ich hatte in der Tat das Gefühl, von ihnen beobachtet zu werden. Schwarze Gestalten, die im Mondlicht Missetaten begehen. Was geschah dann? Ich konnte den Anblick nicht ertragen und habe mich in mein Zimmer zurückgezogen. Was war denn so unerträglich an dem Anblick? Nur die Unmöglichkeit solcher Wesen? Ach, ich weiß nicht. Da war aber noch etwas anderes. Merkwürdig. Jetzt, da wir darüber sprechen, bin ich auf einmal nicht mehr sicher, ob ich solche Kreaturen wirklich noch nie zuvor gesehen hätte. Aha. Mir ist als... Das kann doch nicht sein. Was kann nicht sein? Dass ich den Viechern früher schon mal begegnet bin. Oh, vielleicht doch. Ich fange an, diesen Menschen zu hassen. Ich erinnere mich. Zu hassen und zu fürchten. Aber kann das überhaupt meine eigene Erinnerung sein? Ja, wessen denn sonst? Ach Gott. Es kommt alles wieder. Ich höre... Es war in dem Haus, das ich mit meiner Braut bewohnte. Eines Nachts, als ich nicht schlafen konnte, ging ich von einem Raum zum anderen. Es gab ein Zimmer, das nicht von uns genutzt wurde und sonst immer abgeschlossen war. In dieser Nacht jedoch stand die Tür offen. Das Zimmer war leer. Nur an einer Wand. Der Behälter mit den schwarzen, glotzenden Biestern. Es waren dieselben. Da habe ich sie schon gesehen. Ich wollte meine Braut wecken, um ihr meine unerhörte Entdeckung zu zeigen, aber als ich mich dem Schlafzimmer näherte... Ja, ja. Da hörte ich, dass meine Braut wach war und sich mit jemandem unterhielt. Es war jemand bei ihr im Schlafzimmer. Mitten in der Nacht. Der Stimme nach musste es ein schon älterer Mann sein. Ich blieb im Flur stehen und lauschte. Die Stimme kam mir bekannt vor, sehr bekannt. Die Stimme kam Ihnen also bekannt vor. Was dann? Nur weiter. Ich habe vorsichtig ins Schlafzimmer gespäht. Aha, jetzt kommt's. Es redet der so spöttisch mit mir, will er sich über mich lustig machen. Wie ich sehen konnte, war wirklich ein Mann bei meiner Braut. Er stand an ihrem Bett und erzählte ihr etwas Gartendinge. Ja, ich entsinne mich, dass er von seinem Garten sprach. Von einer Dunkelheit, die dort herrsche. Diese Stimme. Aber vor allen Dingen sah ich, wer der Mann war. Ich erkannte ihn. Und? Wer war er? Unser Nachbar. Der ältere Herr aus dem Häuschen nebenan. Ein Hobby-Entomologe. Er hat uns oft von seiner Insektensammlung erzählt. Ja, in der Tat. Diese Stimme. Doch. Nein! Gott! Jetzt weiß ich, woher ich ihn kenne. Wie konnte ich das nur vergessen? Das waren Sie. Sie sind... Ihr alter Nachbar, ganz recht. Ich habe es immer außerordentlich genossen, mit Ihrer Braut zu plaudern. Sie ist ein flotter Käfer, wenn ich mich mal so salopp ausdrücken darf. Was hatten Sie damals in unserem Schlafzimmer zu suchen? Es war Nacht und meine Braut lag im Bett. Was für ein Benehmen, wie kamen Sie dazu? Wie gesagt, ich habe stets sehr gern mit ihr geplaudert. Gartendinge. Auch war sie am Insektenwesen sehr interessiert. Da habe ich ihr manchmal von meiner Sammlung erzählt. Und das hat sie fasziniert. Fasziniert, fasziniert. Sie hatte Todesangst vor Insekten. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Es hat mich immer wahnsinnig gemacht, wenn Sie dieses widerliche Zeug an meine Braut gequatscht haben. Womöglich hatte sie da ja auch ihren Albtraum. In jener Nacht da. Da wollte ich Wollten Sie mich zur Rede stellen oder hinauswerfen? Ja, das hatte ich vor. Aber... Aber? Ich kam nicht dazu. Es ging so schnell. Sie haben sich zu ihr auf die Bettkante gesetzt, Sie impertinenter Mensch. Wie gut Ihre Erinnerung wieder funktioniert. Ich bin ins Zimmer gestürmt, hab gerufen, was fällt Ihnen ein? Hätten Sie wohl die Güte, mir zu erklären, aber ich kam zu spät. Ich konnte nicht verhindern, dass sie sich zu ihr ins Bett legten. Der Gipfel der Unverschämtheit. Ich wollte sie packen und aus dem Haus prügeln, sie alte Schwein. Alter Teufel wäre wohl passender, denn ich sah gerade noch, wie sie zwischen den Falten der Bettdecke verschwanden. So sehr ich auch suchte, sie waren nicht mehr da. Dann wurde es schwarz um mich her. Vollkommen schwarz. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Gut, sehr gut. Endlich sind Sie auf der richtigen Spur. Wollen Sie mich verhöhnen? Die Prügel von damals, die kann ich Ihnen sehr gut auch heute noch verabreichen. Los, raus mit der Sprache! Wo ist meine Braut? Was haben Sie ihr getan, hä? Wehe Ihnen, wenn ihr was fehlt. Scheißkerl! Ich bring dich um! Ihrer Braut geht es gut. Sie sollen sie wiedersehen. Bilden Sie sich aber nur nicht ein, dass sie zu Ihnen zurückkehren will. Was nehmen Sie sich raus, Sie Irrer? Wo ist meine Braut? Bringen Sie mich sofort zu ihr. Wie Sie wünschen. Bitte folgen Sie mir ins Nebenzimmer. Ins Nebenzimmer? Hat dann meine Braut immer an die Wand geklopft, aber das Zimmer war doch leer. Bitte treten Sie ein. Na, was sage ich? Das Zimmer ist leer. Nicht ganz. Was? Ach so, ja, das Kästchen an der Wand mit ihren verdammten Fabeltieren drin. Also, was ist jetzt? Wo ist meine Braut? Soll ich sie aus Ihnen rausprügeln? Gehen Sie hin. Wohin? Sehen Sie hinein. Ich frage Sie zum letzten Mal, wo ist meine Braut? Sehen Sie hinein. Wozu soll ich mir dieses Kästchen mit diesen Missgeburten nochmal ansehen? Sehen Sie hinein. Schön, wenn es Ihnen Freude macht, dann... Sehe ich hinein, aber dann will ich wissen, wo meine Braut ist, sonst können Sie sich auf was gefasst machen. Wir beide sind ganz allein in diesem Hotel und da kommt Ihnen niemand zu Hilfe. Was ist denn das? Ist ja noch was drin. Ach ja, wie lustig. Ein Miniaturfigürchen, eine winzige Spielzeugfrau. Sieht fast aus wie eine Nachbildung meiner... Sie bewegt sich. Sie lebt. Oh Gott. Oh Gott, nein. Nein. Das ist sie. Margot. Margot. Hallo, Robert. Ich muss dir etwas sagen. Das ist ja zum Wahnsinnig werden. Ein Albtraum. Was hast du mit meiner Braut gemacht, du Schwein? Gib ihr sofort ihre natürliche Größe wieder. Nur die Ruhe, fassen Sie sich. Hören Sie sich an, was Ihre Braut Ihnen zu sagen hat. Er hat recht, Robert. Beruhige dich und hör mir zu. Margot, was ist nur mit dir geschehen? Es geht mir gut. Bitte glaube mir, ich bin glücklich, wo ich bin. Aber wie kannst du da glücklich sein? Und was ist mit mir? Seit Paris liebe ich dich nicht mehr, Robert. Ich musste dich verlassen. Da, wo ich jetzt bin, habe ich das Leben, das mir gemäß ist. Da, wo du jetzt bist? In der perversen Insektensammlung unseres alten Nachbarn bist du. Der Mann ist ja der Teufel selber. Er ist der Insektengott. Der Insektengott? Das ist so viel. Mir wird schlecht. Ich fürchte, ich werde ohnmächtig. Meine Beine tragen mich nicht mehr. Aber was ist mit meinen Beinen? Das sind nicht mehr meine Beine. Das ist nur noch ein Gewimmel schwarzer kleiner Insekten. Hilfe! Schuck! Schuck! Ich löse mich auf in lauter Insekten. Aber nein, seht Sie doch genau hin, das sind keine Insekten, sondern Noten. Und die Noten Ihrer verlorenen Kompositionen. Was? Ja. Ja, tatsächlich. Es sind meine Noten. Meine Noten. Ich habe meine Kompositionen wieder. Mein Lebenswerk. Ich werde selbst zu meinem Werk. Was könnte es Schöneres für einen Künstler geben? Hörspiel von Eugen Egner. Schuck. Es sprachen Alexander Ratschun, Ernst August Schäppmann, Janina Sachau, Jean Faure und Schüler der Arturo Schauspielschule. Komposition David Graham. Klavier Susanne Kessel. Akkordeon Alexander Pankow. Schlagzeug Rolf Hildebrandt. Technische Realisation Markus Hassler und Werner Jäger. Regieassistenz Silke Hildebrandt. Regie Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.